Weine zum Essen empfehlen. A15. Hören Sie. Welche Weine wählen die Gäste zu welchen Gerichten? Notieren Sie. Möchten Sie etwas trinken? Ja, bitte. Was empfehlen Sie zu den Krabben? Nehmen Sie einen trockenen Weißwein, zum Beispiel einen Chablis oder einen Riesling. Und welcher ist trockener? Der Chablis. Dann bitte eine halbe Flasche Chablis. Und für Sie? Was passt zum Steak? Ein trockener Rotwein. Moment, hier sind die Rotweine. Kennen Sie den offenen Landwein? Er passt sehr gut zum Fleisch. Ich habe einen ausgezeichneten aus der Region. Er ist rund und fruchtig. Den sollten Sie mal probieren. Ist das der Hauswein? Ja, ich kann ihn sehr empfehlen. Gut, dann nehmen wir den offenen Landwein. Einen halben Liter bitte. Und noch ein Weinglas. Und ich nehme ein Glas portugiesischen Rosé zum Fisch. Wie bitte? Können Sie mir den Wein bitte auf der Karte zeigen? Hier. Ah ja, ein Glas Rosado. Ja, bitte. So, wer möchte den Wein probieren? Ich bitte. Das ist wirklich ein guter Wein. Darf ich Ihnen dann einschenken? Zum Wohl.